И мы будем продолжать дальше нашу тему. Und wir wollen weiterhin mit unserer Predigtserie weitermachen. Дружба с Богом. Freundschaft mit Gott. Мы продолжаем нашу тему, серию «Дружба с Богом». Also wir machen mit dieser Predigtserie weiter. Дружба с Богом немыслима без дружбы с Его Церковью. Also die Freundschaft mit Gott ist undenkbar mit, ohne die Freundschaft mit der Gemeinde. Почему? Wieso ist das so? Потому что Библия говорит, что Иисус – это голова Церкви. Denn die Bibel sagt uns, dass Jesus der Haupt der Gemeinde ist. Скажи, голова. Sag mit mir, Haupt. А Церковь названа Его телом. Und die Gemeinde wurde als sein Leib genannt. Тело. Das ist sein Leib, sein Голова, Körper. Тело. Das ist Kopf und Körper. И не получится дружить с головой, игнорируя тело. Und es wird dir nicht gelingen, mit Kopf Freundschaft zu haben, indem du den Körper ignorierst. Это очень странно, когда ты с кем-то дружишь в Скайпе, только с его головой. Das ist ein bisschen seltsam, wenn du mit jemandem skypst und nur mit seinem Kopf. А встречаться не хочешь, чтобы пожать руку, обнять. Aber willst kein Treffen haben mit diesem Menschen, möchtest ihn nicht umarmen oder ihn begrüßen. Не нравится мне твоя фигура, буду только в Скайпе с твоей головой also, дружить. Mir gefällt deine Figur nicht, also ich werde jetzt nur mit deinem Kopf Freundschaft haben und skypen. Я думаю, друг обидится. Ich denke, der Freund Согласны? Wird sich bestimmt beleidigen, oder? И также не получается дружить с Богом на небе, не дружа с Его Церковью на земле. Deswegen wird es auch nicht klappen, mit Gott im Himmel Freundschaft zu haben, indem du keine Freundschaft hast mit seiner Gemeinde auf der Erde. Вернее, может, у тебя получается, но у Бога не получится дружить. Vielleicht besser gesagt, wird vielleicht bei dir das klappen für dich selbst, aber bei Gott nicht. Поэтому настоящая дружба с Богом – это дружба всегда с живой Церковью, с Его телом. Die Freundschaft mit Gott bedeutet immer eine lebendige Freundschaft mit seinem Körper, mit seiner Gemeinde. У Христа очень большое тело. Und der Christus hat einen sehr großen Leib. И оно состоит из тысяч маленьких церквей. Und das besteht aus vielen tausenden Gemeinden. Поместных церквей. Örtliche Gemeinde. И вот с одной из такой церквушечкой Бог предлагает тебе подружиться. Und Gott bietet dir an, mit so einer kleinen örtlichen Gemeinde Freundschaft zu bekommen. Чтобы быть в Его теле. Damit du in seinem Leib bist. По-настоящему. In Wirklichkeit, tatsächlich. Ты начинаешь с маленькой церкви в каком-то городе. Du fängst mit einer kleinen Gemeinde in irgendeiner Stadt. В деревне под названием Нюрнберг. Im Dorf unter dem Namen Nürnberg. И затем ты отправляешься в путь. Und dann gehst du, begibst du dich auf den Weg. Давайте откроем Исход 13 главу с 20 стиха. Lass uns mal 2. Mose aufmachen, Kapitel 13, ab dem Vers 20. Дружба с Богом, она очень активная. Denn die Freundschaft mit Gott ist, bedeutet viel Aktivität. У тебя появился очень активный друг. Du bekommst einen sehr, also du hast einen sehr aktiven Freund bekommen. Который не даст тебе покоя. Der dir keine Ruhe geben wird. И когда Моисей вывел Израиль из Египта, und als der Mose die Israeliten aus dem Ägypten rausgeführt hat, он сразу дал им маршрут. Hat ihnen gleich eine Wegweisung gegeben. Сразу выписал билет в один конец. Der hat ihnen gleich ein Ticket, also nur in eine Richtung ausgeschrieben. Вы должны достигнуть земли обетованной. Also ihr müsst das verheißene Land erreichen. Вы должны идти так-то и так-то. Ihr müsst so und so gehen. Сделать то-то и то-то. Ihr müsst das und jenes machen. И наша с вами цель – небеса. Und unser Ziel miteinander ist Himmel. Аминь. Ist der Himmel. Когда Бог спасает нас из нашего Египта, also wenn der Gott uns aus unserem Ägypten herausführt und rettet, из наших грехов, aus unseren Sünden, он дает нам маршрут. Da gibt uns immer eine Wegweisung. И мы читаем здесь, und wir lesen hier in dem Kapitel 13, с 20 стиха, ab dem Vers 20. И двинулись сыны Израилевы из Сахофа и расположились станом в Ефаме, в конце пустыни. Господь же шел перед ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. So zogen sie aus dem Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in eine Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen. Und bei Nacht in eine Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und bei Nacht ziehen konnten. Die Wolkensäule wich nie vor dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. чтобы им идти и днем, и ночью. Damit sie sowohl wie tags wie auch nachts übergehen konnten. Бог был с ними, чтобы им идти. Also Gott war bei ihnen, damit sie gehen konnten. И днем, и ночью. Wie tagsüber, so auch nachts. И Бог показывает путь. Und Gott zeigt ihnen den Weg. Надо все время куда-то идти, к чему-то стремиться. Man muss irgendwie irgendwohin immer gehen, man muss sich nach etwas streben. И оставляя свой Египет, нашу прошлую грешную жизнь, und indem wir unser vergangenes Leben, also unser Ägypten hinter uns lassen, мы с вами, wir miteinander, не просто получаем свободу, вольную, bekommen wir nicht nur eine Freiheit, а конкретное задание и маршрут, sondern eine konkrete Aufgabe und eine Wegweisung. В конце нас ждет happy end, если мы дойдем до конца. Also am Ende wartet auf uns natürlich ein happy end, wenn wir es schaffen und bis zum Ende gehen. Твои небеса. Also es ist dein Himmel, was auf dich wartet. Твоя успешная жизнь. Dein erfolgreiches Leben. Но нужно идти. Aber man muss gehen. И этот маршрут имеет конкретные ступени. Und diese Wegweisung, also dieser Weg hat konkrete Stufen. Покаяние, крещение, Bekehrung, служение. Bekehrung, Taufe, Dienst. Плоды служения. Die Früchte aus deinem Dienst. Потом делание учеников. Dann bildest du die Menschen weiter. Умножение служений. Vervielfältigung der Dienste. Когда мы попадаем в церковь, нас постоянно к чему-то призывают. Also wenn wir in eine Gemeinde kommen, dann werden wir immer wieder zu irgendwas aufgefordert und gerufen. К покаянию. Also man führt und man ruft uns zur Bekehrung. Оказывается, можно ходить в церковь и не принадлежать Христу. Es gibt anscheinend sowas, dass man in die Gemeinde gehen kann, aber nicht zu Christus gehören kann. Потом ты покаялся, думаешь, ну все. Фух. Dann hast du dich bekehrt und denkst dir, okay, das ist okay so. А потом, давай креститься. Und dann sagt man dir, komm, jetzt musst du dich taufen lassen. Да подожди, еще от покаяния не отошел. Еще слезы не высохли. Bitte warte mal, ich muss jetzt erst einmal so zu mir finden nach der Bekehrung. Крещение, членство в церкви, твое место. Taufe, die Mitgliedschaft in der Gemeinde, das ist dein Platz. Крестился, хух. Dann hast du dich taufen lassen und das war die nächste Stufe. Не успел высохнуть. Und kaum bist du trocken geworden. Ну, давай служить. Dann sagt man zu dir, komm, diene. Видите, постоянно ступени для твоего развития. Also du siehst, es sind immer wieder Stufen für deine Entwicklung notwendig. У Моисея с его народом это были постоянно какие-то города, какие-то горы с названиями. Und bei dem Mose und bei dem Volk waren immer irgendwelche Städte mit irgendwelchen Namen. У нас это развитие в служении. Und bei uns ist das Entwicklung in unserem Dienst. Покаялся, крестился. Du hast dich bekehrt, du hast dich taufen lassen. Служу уже. Und ich diene schon bereits. Протираю тряпочкой подоконник. Und ich putze die Fensterbretter. А теперь Бог ожидает меня качества служения. Und jetzt erwartet Gott von mir die Qualität des Dienstes. Плодов служения. Er erwartet von mir Früchte in meinem Dienst. Чтоб я делал учеников, которые тоже будут протирать. Damit ich Schüler mache, die das, die mir nachmachen und auch dienen. Чтобы у меня появилась команда. Damit ich ein Team bekomme. И это опять новый вызов на новый уровень. Und das ist wieder eine neue Herausforderung, wieder neue Ebene. Умножение служений. Das ist eine Vervielfältigung des Dienstes. То есть Бог помещает нас в церковь. Das bedeutet, Gott bringt uns in eine Gemeinde. Которая постоянно куда-то движется. Die immer wieder sich irgendwohin bewegt. Здесь все время что-то происходит. Hier geschieht ständig etwas. Кто-то кается, кто-то крестится, кто-то начинает служить, кто-то уже обучает других. Jemand bekehrt sich, jemand tut Buße, jemand tut Taufen, jemand tut den anderen lehren. То есть этот огненный столб. Also diese Feuersäule. И днем, и ночью. Wie Tag auch Nacht. Господь ведет. Der Herr führt. И так работает этот Божий организм, это Божье тело. Und so funktioniert Gott sein Organismus, das ist sein Leib. То есть церковь движется постоянно как поезд. Also die Gemeinde bewegt sich wie ein Zug. Поезд имеет всегда маршрут. Und der Zug hat immer ein Ziel. И мы сегодня обсудим некоторые технические подробности. Und wir werden jetzt noch ein paar technische Einzelheiten mal uns anschauen. Этого поезда. Von diesem Zug. В Библии есть много образных сравнений, что такое церковь. Also in der Bibel gibt es viele Vergleiche, also bildliche Vergleiche, was die Gemeinde bedeutet. Разные сравнения. Es gibt verschiedene Vergleiche. Но я как 10-й год работающий при Deutsche Bahn. Und da ich schon seit 10 Jahren bei der Deutschen Bahn bin, вижу все сквозь рельсы. Also sehe ich jetzt alles durch die Gleise, сквозь sozusagen. Вагоны. Durch die Züge. И поэтому я сегодня поговорю о церкви как о поезде. Und deswegen werde ich heute über die Gemeinde im Vergleich mit einem Zug reden. Не ради красного словца. Nicht, weil ich jetzt so hier schön reden möchte. А потому что есть очень много важных моментов. Weil es gibt sehr viele ähnliche Momente. Итак, Матфея 16:18. So lesen wir aus Matthäus 16, 18. Это известное место, где Иисус говорит Петру. Es ist ein sehr bekanntes Vers, wo Jesus zu Petrus spricht. Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwinden. Иисус создает церковь. Also Jesus gründet eine Gemeinde. И врата ада не одолеют церковь. Und die Pforten des Totenreiches werden sie nicht überwinden. То есть у церкви особая защита. Also es bedeutet, dass die Gemeinde einen besonderen Schutz hat. Не сказано, что врата ада не одолеют персонально тебя. Also es steht nicht geschrieben, dass die Pforten des Totenreiches nicht dich persönlich überwinden. Нет такой гарантии. Also es gibt diese Garantie nicht. Но есть гарантия, что дьявол не победит церковь. Aber es gibt eine Garantie, dass Teufel die Gemeinde nicht überwinden wird. Er wird sie nicht besiegen. Если ты внутри церкви, то у тебя есть тоже такая гарантия. Und wenn du in der Gemeinde dabei bist, dann hast du auch diese Garantie. И мы в церкви, как в поезде, все вместе. Und wir in der Gemeinde sind wie im Zug, gemeinsam. Мы едем долго и далеко. Also wir fahren lange und weit. Аминь. Amen. У нас большой состав, много вагонов. Also wir haben viele Waggons. И мы едем, едем, едем вместе. Und wir fahren und fahren und fahren zusammen. Кто любит на поезде кататься? Also wer mag von euch Zug fahren? С ветерком. Also mit. Классно, пьешь чай. Also du sitzt und trinkst deinen Tee, du schaust in das Fenster hinaus. Но в пути не всегда все сладко. Aber auf dem Weg ist nicht immer alles so schön und süß. Ты, может быть, любишь езду? Vielleicht magst du den Weg oder das Fahren. Пить чай, смотреть в окошко. Also du liebst Tee trinken und aus dem Fenster schauen. Но в поезде постоянно стучат колеса. Aber im Zug schlagen immer die Räder, du hörst das auch. Постоянно хлопают двери, купе, туалета. Also jemand schlägt ständig die Türen in deinem Abteil oder bei der Toilette. То есть есть некоторые неудобства. Also es gibt ein paar Unannehmlichkeiten. Когда ты едешь в церковью, wenn du mit der Gemeinde fährst, могут быть конфликты, разочарования. Kann es zu Konflikten kommen, zu Enttäuschungen kommen. И это все принадлежит к езде. Und all das gehört zu der Fahrt. Да, стук колес. Also das Schlagen der Räder. Стук колес. Schlagen der Räder. Постоянно что-то происходит. Es passiert ständig etwas. Нету тишины. Es gibt keine Ruhe. Это нормально. Und das ist normal. Это принадлежит езде. Это... Das gehört zu dieser Fahrt. И мы едем все вместе. Und wir fahren gemeinsam. В окне проходят разные виды. Und wenn du aus dem Fenster schaust, siehst du immer wieder verschiedene Bilder. Политика может меняться в окне. Die Politik kann sich aus dem Fenster sich verändern. Один президент, второй. Der eine Präsident, dann der zweite. Aber wir fahren weiter. Мы в теле поезда. Wir sind im Körper des Zuges. И мы вместе. Und wir sind gemeinsam. Один коллега мне говорил. Ein Kollege hat mir mal gesagt. Ну не люблю я скопище людей. Also ich mag es nicht, wenn so viele Leute aufeinander an einem Fleck da sind. Я одиночка. Ich bin so Einzelgänger. Он был приличный человек, но был одиночка. Also war ein anständiger Mann, aber war ein Einzelgänger. Бывает и такое, но тогда. Es gibt manchmal auch sowas. Ему не по пути с самим Иисусом. Aber dann kann nicht mit Jesus auch fahren. Потому что Иисус придет за церковью. Denn Jesus wird kommen und seine Gemeinde abzuholen. Слово церковь означает в оригинале собрание, общество. Also die Gemeinde tut bedeuten als in der Übersetzung, dass es eine Versammlung ist, dass es eine Gemeinschaft ist, Gesellschaft. И на своей дрезине ты не доедешь по рельсам до небес. Also du wirst auf eigene Achse nicht schaffen in den Himmel. Все знают, что такое дрезина. Weiß jeder, was eine такая вот на колесиках штучка, на которой ты один едешь по рельсам. So, das ist ganz was anderes. Качаешь ручкой. Also, ihr kennt sowas, es gibt manchmal so ein Einzelfahrzeug, wo du alleine auf den Schienen fährst. То есть такой велосипед, который по рельсам едет. Also, das ist so eine Art Fahrrad, wo du alleine auf den Gleisen fährst. У него нет ни моторчика, ни крыши. Also er hat weder ein Dach noch hat er einen Motor. Называется дрезина. Und er heißt, so wie es heißt, дрезина. Скажи, дрезина. Also ein Fahrrad, ein Zugfahrrad. Дрезина. Есть такое слово. Дрезина? А, окей, dann ist das дрезина. То есть ты можешь ехать за Иисусом в теплом поезде, защищенном, с крышей. Also das heißt, du kannst Jesus nachfolgen, zu ihm fahren mit einem in einem Zug, wo es warm ist, so dass es beschützt. А можешь сам там потеть на этом на этой дрезине? Oder du kannst auf diese Drezine fahren und selber schwitzen. Я сам себе церковь, я сам себе поезд. Ich bin selbst die Gemeinde, ich bin selbst ein Zug. Далеко не уедешь. Aber du wirst nicht weit kommen. Подует ветер, сменится погода. Das Wetter wird sich verändern oder der Wind wird wehen plötzlich. Олень выскочит. Oder ein Hirsch kommt plötzlich vor dir. И сшибет тебя с этих рельс. Und haut dich weg von den Gleisen. Поезд не сшибет. Aber einen Zug wird er nicht schaffen. Поезд имеет защиту. Weil ein Zug hat einen Schutz. А когда ты один там по жизни в своей вере. Aber wenn du alleine in deinem Leben durch den Glauben fährst. То есть, олень, какая-то статья в интернете выйдет против Библии. Das bedeutet, irgendwas wird dich umhauen. И вышибет тебя с этих рельс за одну минуту. Und wird dich einfach irgendein Bericht aus der Zeitung oder dann wird das dich ab weghauen. По телевизору покажут какую-то передачу, твоя дрезина перевернулась. Und du siehst plötzlich was im Fernsehen und plötzlich haut dich das weg. А корпус поезда этот олень сломает рога. Aber der Hirsch wird sich an dem Zug seine Hörner abbrechen. Also es gibt einen Schutz. Also man wird dir helfen, man wird dich beschützen. Also man kann eine Zeit lang schon alleine fahren, aber nicht lange. Und die Qualität der Fahrt hängt von uns ab. Ехать нужно, это факт. Man muss fahren, das ist die Tatsache. Ехать нужно в этом поезде, это факт. Also man muss in diesem Zug dabei sein und mitfahren, das ist die Tatsache. Ехать многие десятилетия. Und Jahrzehnte fahren. Да, ты же собираешься на небеса. Ja, du willst doch in den Himmel, oder? Собираешься. Но не сейчас, правильно? Aber nicht jetzt, oder? Ну там через 75 лет. Vielleicht in 75 Jahren. А до этого тебе нужно ехать в этом поезде. Aber davor musst du mit diesem Zug fahren. И здесь нам поможет заповедь. Und hier wird uns das Gebot helfen, чтобы не быть одиночками, um alleine, nicht als Alleingänger zu sein, чтобы хорошо относиться к тому, что происходит, um einen guten oder eine richtige Sichtweise darauf zu haben, was um dich passiert. Повесить в вагоне заповедь. Du sollst das Gebot in deinem Zug aufhängen. Возлюби ближнего. Liebe deinen Nächsten. И прими его. Und nimm ihn an. Прими. Nimm ihn an. И это спасет тебя в дороге. Und es wird dich auf dem Weg retten. Чтоб ты не спрыгнул с поезда, не выбросился. Damit du plötzlich nicht aus dem Zug dich rausschmeißt. Наша защита в этом поезде. Und unser Schutz in diesem Zug. И можно ехать в вагоне ресторана, можно в холодном тамбуре на полу. Man kann natürlich in einem warmen Waggonrestaurant fahren oder du kannst in so einem Windfang, also zwischen den Zügen gibt es so einen Windfang oder dort fahren. Да, тамбур – это такое помещение между вагонами. Das ist so ein Raum, der zwischen den Zügen sich befindet, also so ein Korridor, der richtig kalt ist. То есть мы можем ехать, но как мы будем ехать? Качество нашей жизни в вере зависит от нас. Wir können fahren, aber die Qualität unserer Fahrt hängt von uns ab. Ты можешь очень по-разному ехать в этом поезде. Du kannst sehr unterschiedlich fahren mit diesem Zug. Одного откровения надо ехать, мало. Also eine Offenbarung ist zu wenig für diese Fahrt. Вопрос в качестве. Die Frage liegt an der Qualität. Сейчас мы об этом поговорим немножко. Und da werden wir darüber ein wenig reden. Церковный состав имеет много вагонов. Also die kirchlichen Waggons oder ein Zug hat viele Waggons. И твоя ячейка это как один из вагонов. Und deine kleine Gruppe ist wie ein Zug davon. Скажи, ячейка мой вагон. Sag laut kleine Gruppe ist mein Waggon. В вагоне есть отдельные комнаты, купе. Und es gibt im Waggon natürlich auch verschiedene Abteile. Это твоя частная жизнь, это твоя семья за дверью. Das ist dein persönliches Leben, das ist dein Leben, deine Familie hinter der geschlossenen Tür. И ты ответственен за свою комнату, за свое купе. Und du bist verantwortlich für dein Abteil. Ты едешь в большом составе церкви, ты едешь в вагоне ячейки. Also du fährst beim großen Zug, also beim langen Zug, aber du hast dein eigenes Abteil. Но за качество своего купе отвечаешь ты, что там у тебя происходит. Aber du bist verantwortlich davon, wie qualitativ du fährst und für dein Abteil. Поезд едет все время, он будет все равно ехать. Also der Zug bewegt sich so oder so. Независимо от того, что происходит в твоем купе. Also unabhängig davon, was in deinem Abteil passiert. Ты там можешь за закрытой дверью курить, пить, а можешь храм строить. Du kannst hinter der geschlossenen Tür trinken, rauchen, saufen oder du kannst Gott preisen und Tempel bauen. Это наша ответственность об устройстве нашего купе, наших семей, моей личной жизни. Das liegt an unserer Verantwortung, wie wir unsere Familien gründen, wie wir sie führen. Когда я за закрытой дверью своего купе, wenn ich hinter der geschlossenen Tür in meinem Abteil sitze, когда я открываю двери, окна по воскресеньям, халлилуйя, улыбаюсь всем, это одно. Also wenn ich sonntags meine Türen und meine Fenster aufmache in meinem Abteil und schreie Halleluja, dann ist alles okay. Но какие звуки раздаются из моего купе в течение недели? Aber welche, Töne hört man während der Woche, unter der Woche? Was hören die Nachbarn unter der Woche von dir? Это уже вопрос. Das ist schon die andere Frage. Это наша ответственность. Das ist unsere Verantwortung. И в одном купе может быть счастье, гармония и Христос сидеть на полке твоей. Und in einem Abteil kann Glück sein, Frieden sein, Christus sein. А в другой совсем другое. Und im anderen ganz was anderes. Но поезд все равно едет. Aber der Zug bewegt sich trotzdem. Ты говоришь, а почему в том купе так, а в этом так? Du kannst dich vielleicht fragen, wieso ist in diesem Abteil so und im anderen so. А вот у него так, а у него так. Bei dem ist so, bei dem anderen ist so. А у него воняет из купе, а у того духами пахнет. Bei dem stinkt aus dem Abteil, bei dem anderen riecht nach einem Parfüm. Так бывает, но поезд все равно едет. Это не влияет на движение поезда. Das ist das Leben und der Zug bewegt sich trotzdem und es hat keine Einwirkung darauf, auf seine Fahrt. Это наша приватная часть. Das ist unser privates Teil. Но как бы ты лично не ехал, aber egal wie du persönlich dich entwickelst und fährst darin, ты будешь влиять также на других людей. Du wirst genauso auf andere Menschen Einfluss haben. Мы на виду, наш поезд все знают. Also wir sind offensichtlich, wir sind vor den anderen Menschen. Jeder kennt unseren Zug. И годами люди смотрят на нас в окошки наши. Und jahrelang schauen die Menschen in unsere Fenster hinein. То есть ты едешь, а люди вокруг смотрят в окно. Es bedeutet, на твою семью. Also du fährst, aber die Menschen um dich herum schauen in deine Familie rein durch das Fenster. Улыбаешься ты или плачешь? Ob du lachst oder ob du weinst? Да, у тебя там на окне наклеена рыбка. Ja, du hast vielleicht auf deinem Fenster einen Fisch. Люди годами видят иногда, что в твоем окошке происходит. Und manchmal sehen die Menschen, was in deinem Fenster passiert. Потому что мы спускаемся на станции, чтобы пригласить сюда людей в свой поезд. Denn wir halten an und laden die Menschen an den Haltestellen zu uns rein in unseren Zug. Мы всегда сходим на станции, чтобы пригласить. Also wir steigen immer an den Haltestellen ab, um die Menschen einzuladen. Мы рекламируем поезд. Wir bewerben unseren Zug. Вот, но люди видят нас и на станциях, и также в окошках, когда мы едем. Aber die Menschen sehen uns sowohl an den Haltestellen, so auch durch die Fenster. Если он там в окошке все время вот такое вот. Wenn man durch den Fenster schaut und immer so wie страшные картины. Und man sieht nur bloß schreckliche Bilder. То люди побоятся подсаживаться на станции, где ты вышел, улыбаешься и приглашаешь. Dann werden die Menschen ein wenig Angst haben, zu dir ins Abteil reinzukommen, wenn du mal so bist und rausgehst und bloß lächelst, aber ganz anders bist. Потому что тебя видели в окне, ты там веревку мылил, вешаться собирался. Also, weil man dich gesehen hat durch das Fenster, wo du dich versucht hast zu erhängen. А тут приглашаешь в светлый вагон. Und da lädst du jemanden ein in einen Zug. Они-то не знают, что в другом купе все нормально, там не вешают. Sie wissen aber doch nicht, dass im anderen Abteil da niemand sich erhängen will oder niemand solche schrecklichen Dinge macht. На работе, на учебе тебя твое окно видят, что все время потухший. Also genauso ist es, wenn man dich immer so niedergeschlagen sieht in der Arbeit oder im Freundeskreis. Понятно, что в такой паровозик никто не захочет. Das ist dann verständlich, dass niemand in so einen Zug einsteigen will. И давайте откроем Ефесянам 4:11. Lass uns mal Epheser 4 aufmachen, Vers 11. Одних он поставил апостолами, учителями, евангелистами, пастырами. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. То есть мы уже видели, Иисус сказал, я создам свою церковь. Zack. Also wir haben jetzt schon gelesen, dass Jesus gesagt hat, ich werde meine Gemeinde gründen. Ее никто не победит. Und es wird sie niemand überwinden. Следующий шаг. Also der nächste Schritt. Он ставит в эту церковь своих людей. Er bringt in diese Gemeinde seine Leute. То есть он ставит служение. Das bedeutet, er gründet die Dienste. Учителя, пастора. Und er gibt dazu Hirten, Lehrer. То есть пастор как машинист твоего поезда. Also der Pastor ist wie der Zugführer in deinem Zug. Он получает карту свыше. Also er bekommt eine Karte von oben. И видит, что впереди первый. Und weiß, was vor ihm liegt als Erster. Какие станции? Welche Stationen da vorliegen? Что у нас впереди? Служение беженцам, служение детям. Was liegt vor uns ist das Dienst an den Flüchtlingen oder Dienst an den Kindern? Он получает весь маршрут и везет этот большой поезд, ведет. Also er bekommt die Karte, er bekommt die Wegweisung und führt auch diesen Zug. С остановками, с объездами. Mit Haltestellen, mit, wenn ein bisschen Umleitung. Umleitungen. С починками святых в дороге. Oder wenn man die Heiligen reparieren muss oder behandeln muss auf dem Weg. Иисус создал церковь и ставит туда своих людей. Also Jesus hat die Gemeinde gegründet und er bringt auch seine Leute in seine Gemeinde rein. Чтобы этот поезд дошел до назначения. Damit dieser Zug auch ans Ziel gelangt. Таков механизм Божий. So ist das Mechanismus Gottes. Только так будет работать. Nur so wird er funktionieren. И в этом поезде есть все, он универсальный. Und in diesem Zug gibt's alles, das ist alles universell. В нем и вагон-ресторан, и вагон-лазарет. Also in diesem Zug gibt es sowohl Restaurants wie auch Krankenhäuser. Помните, во время войны были военные поезда, в которых больница была прямо в нем, реанимация прямо в поезде. Also könnt ihr euch erinnern, während des Krieges gab es immer in den Zügen auch so ein Lazarett, wo die Menschen behandelt worden sind. И там шли сложнейшие операции прямо на ходу. Und dort wurden die kompliziertesten OPs durchgeführt beim Fahren. Помните, смотрели фильмы? Könnt ihr euch erinnern, bestimmt habt ihr das schon mal in den Filmen gesehen, also die Räder schlagen, aber trotzdem wird die OP durchgeführt. Также и поезд церкви, состав церкви содержит и то, и другое. Genauso ist der Zug, also der Zug von der Gemeinde, der beinhaltet alles. Есть и вагон-ресторан, комфорт, досуг. Es gibt Komfort, es gibt Restaurant drin. Есть лазарет. Und es gibt auch Lazarett. Кризисное душепопечение, es спасение gibt, душ. Es gibt Seelsorge, es gibt Krisenmanagement. И пока ты внизу хохочешь там в кафе, в вагоне-ресторане. Und solange du dort im Café, in dem Restaurant lachst und dich vergnügst. То наверху в бюро, может быть, кому-то спасают жизнь, кому-то спасают семью. Zu der gleichen Zeit sitzt vielleicht jemand im Büro und versucht jemanden das Retten zu retten. И все это на полном ходу. Und das alles während der Fahrt. Никто не останавливает церковь из-за своей проблемы. Стоп-кран. Also niemand stoppt den Zug wegen seinem Problem. Никто не останавливает поезд. Ой, мне плохо. Niemand stoppt den Zug und sagt, hey, mir geht's schlecht. И все вагоны должны стоять. Und alle Züge müssen dann plötzlich stehen bleiben. Нет, все на ходу. Nein, alles geschieht während der Fahrt. То есть не делай свою проблему проблемой. Das bedeutet, mach dein Problem nicht zu einem Weltproblem, großen Problem. Stop-Kran dürgen. Also man muss nicht diesen, wie heißt denn das Stop-Kran, also so diesen Stopp. Если есть возможность, помоги ближнему. Stop einschalten. Also wenn du Möglichkeit hast, jemandem zu helfen, dann helfe. Не оставляй свой вагон, если там мышь увидел. Also stoppe deinen Zug nicht, wenn du plötzlich eine Maus vor dir gesehen hast. Купи мышеловку. Du die Mausefalle kaufen. Давайте откроем Галатам. Галатам 6:2. Lass uns mal Galater 6:2 aufmachen. Там дан прекрасный принцип. Dort ist uns ein sehr schöner Prinzip gegeben. Носите бремена друг друга. Eine trage des anderen Lasten. То есть, если в твоем вагоне плохо пахнет или холодно или голодно. Also wenn es in deinem Zug stinkt, wenn es dort kalt ist oder jemand hungert. Не беги с криком в другой вагон. Also laufe nicht mit einem schrecklichen, entsetzten Schreien in einen anderen Zug. Растопи этот вагон своей любовью. Sondern versuch diesen Waggon mit deiner Liebe zu wärmen. Amen. То есть мы друг другу костыли. Also wir einander sind Stützen, füreinander sind wir Stützen. И трамплины, и костыли. Oder Trampolins oder Krücken, Stützen. Мы друг друга вдохновляем, поддерживаем. Wir inspirieren einander, wir bauen einander auf. И тащим иногда. Und manchmal schleppen wir auch manchmal einander. Носите бремена друг другу. Eine trage des anderen Lasten. Если какая-то тяжесть, какая-то проблема. Wenn jemand Schwierigkeiten hat oder irgendeine Hürde zu bewältigen hat. Рядом. Nebendran. Ой, плохой вагон. Oh, was ist das für ein schlechter Zug? Бог говорит, сделай его лучше. Aber Gott sagt, mach ihn ты zu einem besseren Zug. Твой вагон. Das ist dein Waggon. Ты член этого вагона. Du bist ein Mitglied von diesem, ein Teil davon. Also du bist nicht einfach so einer, der nur bloß mitfährt, kurz. Это по-христиански. Das ist auf christliche Weise so. Так будет функционировать. Und dann wird es auch so funktionieren. Если кто-то захромал в твоем вагоне и кряхтит. Wenn jemand in deinem Waggon krank geworden ist, он надоел мне, он все время кряхтит, кряхтит, стонет. Der langweilt mich schon die ganze Zeit, der jammert auch die ganze Zeit. Просто возьми его под руки. Aber nimm ihn einfach. Постарайся помочь в этой проблеме. Und versuche ihm in diesem Problem zu helfen. Постарайся помочь своему проводнику в вагоне. Versuche mal deinem Zugführer auch zu helfen. Amen. Amen. Твой лидер, твой проводник в твоем вагоне. Also dein Leiter ist der Leiter in deinem Zug. Он ответственен in deinem за Abteil. Твой вагон. Also der ist für dein Zugabteil, за порядок в вагоне. Für deinen Waggon verantwortlich, für die Ordnung in deinem Waggon. Чтоб чаек у тебя вовремя был, информация о станциях. Damit du richtige Informationen bekommst über die Haltestellen, über einen guten Tee. Поэтому подсаживайся. Deswegen komm dazu. Подсаживайся в вагон. Komm dazu in diesem Waggon. Становись членом поезда. Und werde ein Mitglied von einem Waggon. Потому что без поезда это езда на дрезине. Denn ohne Zug ist das eine Fahrt auf der Dresine. Без ячейки. Also ohne eine Kleingruppe. Даже если ты в поезде. Auch wenn du im Zug bist. Это езда в холодном тамбуре на холодном полу. Das bedeutet, dass du in diesem Zwischenraum, in diesem kalten Zwischenraum mitfährst. Куда люди обычно выходят покурить или сброситься с поезда. Wo die Menschen zu gewöhnlich zum Rauchen rausgehen oder sich aus dem Zug zu schmeißen. Там холодно, голодно и чай туда не принесут. Dort ist kalt, dort gibt es nichts zu essen und dort bringt die auch keiner was Warmes zum Trinken. Понимаете, я вроде бы в поезде, да? Где-то между вагонов застрял. Versteht ihr, irgendwie bin ich im Zug, aber bin ich doch nicht in diesem Waggon, ich bin irgendwo im Zwischenraum. На ячейке тепло, на ячейку Бог чай тебе принесет. In der Kleingruppe ist es warm, dort bringt Gott für dich Tee. И когда холодно, согреет. Und wenn es dich kalt ist, dann wird dich wärmen. А тамбур не отапливается. Aber dieser Zwischenraum wird nicht geheizt. Тебе никто не подскажет. Keiner wird dir etwas sagen. Как надо. Wie man es richtig macht. Никто не обогреет. Niemand wird dich wärmen. Никто там не помолится за тебя. Niemand wird für dich dort beten. Это все в купе. Das passiert alles im Abteil. Аминь. Amen. Поэтому подсаживайся. Deswegen komm dazu. И ни в коем случае не отставай от поезда. Und tu auf gar keinen Fall zurückbleiben vom Zug. За время нашего пути долгого. Während dieser langen Zeit, wo wir miteinander fahren. Как и в любом поезде. Wir auch in jedem Zug. Кто-то спрыгивал с поезда, кто-то подсаживался новый. Jemand sprang vom Zug ab, jemand kam Neues dazu. Кто-то сходит, кто-то выходит. Jemand geht raus, steigt aus, jemand steigt ein. Это также неотъемлемая часть езды. Das gehört auch zu dieser Fahrt. А кто-то 10 лет бегает по вокзалу, ища идеальный поезд и никуда не садится. Und jemand rennt beim Bahnhof und versucht nach einem perfekten Zug zu suchen. И никуда не приедет, потому что никуда не садится. Он wird nirgendwo ankommen, weil nirgendwo reinsetzt. Бегает по вокзалам, обнюхивая всех машинистов. Also läuft durch die Bahnhöfe und schnuppert an jedem Zugführer. Обнюхивает туалеты в поездах. Er geht rein in die Toiletten und riecht man in den Toiletten, wie dort riecht. И такие люди никуда не приехали. Und solche Menschen kommen nirgendwo an. Они опоздали по жизни на свои станции. Also sie sind zu spät in ihrem Leben einzusteigen, zum Einsteigen. Станции под названием семья, призвание, благополучие. Das sind Stationen, die wir in unserem Leben haben. Das ist Familie, das ist Berufung, das ist dein Dienst. То есть такие люди опоздали по жизни, никуда не приехали. Das bedeutet, diese Menschen sind überall zu spät. Sie kommen nirgendwo an. Поэтому не отставай от поезда. Deswegen bleibe nicht zurück. В лучшем случае ты потеряешь время. Also im besten Falle wirst du nur die Zeit verlieren. В лучшем случае. Also im besten Falle. И просто, может быть, жена, которая сидела, ждала тебя, ждала, где ж мой жених? Und vielleicht ist es so, dass eine Frau auf dich wartet und sagt, wo ist denn jetzt mein Bräutigam? Не дождалась и вышла за другого. Würde nicht schaffen, so lange auf dich zu warten und geht mit jemand anderen weg. Пока мы там поезда выбирали. Solange wir dort dann die Züge uns auswählen. Потому что те, кто отстали давным-давно. Denn diejenigen, die zurückgeblieben sind. Я их встречаю иногда. Manchmal treffe ich sie. Мы начинали вместе ехать. Чух-чух-чух. Wir haben zusammen angefangen zu fahren. У нас ничего еще не было. Wir haben noch gar nichts. Кто-то поехал дальше, кто-то отстал. Also jemand fuhr weiter und jemand blieb zurück. Сошел на станции грех. Der ist auf der Station Sünde ausgestiegen. Или укачало кого-то. Oder jemanden ist schlecht geworden dabei. Остался на станции обида. Also blieb auf der Station Kränkung. Beleidigung. Vor 10 Jahren bereits schon. И встречая их, я вижу, они остались там же, они до сих пор там. Und wenn ich sie treffe, sehe ich sie, dass sie immer noch dort sitzen. В этих жизнях ничего не изменилось. In diesem Leben hat sich nichts verändert. Те, кто поехал дальше, обросли семьями, недвижимостью, детьми, работами. Also diejenigen, die aber weitergefahren sind, sind zugewachsen, also haben Familie, haben Jobs, haben Eigentum bekommen. Служение, опыт. Dienst und Erfahrung. А те, кто отстал, und diejenigen, die zurückgeblieben sind, они до сих пор бегают по дискотекам в поисках любви. Die laufen immer noch in die Diskotheken und suchen dort ihre Liebe. До сих пор гоняются за какими-то аусбильдингами, хотя им уже по 50 лет. У них нет работы. Die versuchen immer wieder neu zu studieren, obwohl sie schon 50 sind, obwohl sie schon arbeiten können. То есть в прямом смысле произошло это отставание. Also wie es halt so ist, sie sind einfach zurückgeblieben. Люди остались на тех станциях, остались именно там. Die Menschen sind dort geblieben auf diesen Stationen. Вот что он говорил 10 лет назад, то он сейчас говорит, и такая же ситуация. Also was er vor 10 Jahren geredet hat, so ist es auch heute so. Но Бог дает развитие, когда ты в поезде. Aber Gott gibt die Entwicklung, wenn du mit dem Zug mitfährst. Поэтому догоняй. Deswegen eile und beeile dich und komm in den Zug hinein. Подсаживайся на полном ходу. Komm dazu bei der Fahrt. Может быть, придется быстрее бежать чуть-чуть. Vielleicht muss man ein wenig schneller laufen. Что-то я зазевался. Vielleicht hast du zu lange gegähnt. Поезд не ждет. Weil der Zug wartet nicht auf dich. Догоняй, подсаживайся, приглашай других. Komm dazu und lade auch andere mit ein. Обустраивай свое купе, свой вагон. Und du sollst dein Abteil auch bewohnbar machen. И побеждай. Und besiege. И пусть тебя видят в окне счастливым. Und man soll dich durch das Fenster glücklich sehen. Пусть видят тебя и в окнах на улице, и в дверях в церкви, в вагоне. Also man soll sich in der Gemeinde sehen, man soll sich auch in der Wohnung so sehen, wie du glücklich. И несмотря на проблемы. Und egal, welche du Probleme hast, езжай дальше. Fahr weiter. Работай над качеством езды. Arbeite daran an deiner Qualität. Идеальных поездов нету, и шпал, которые не стучат, тоже нету. Also perfekte Züge gibt es nicht und es gibt auch keine Gleise, die nicht laut sind. Я это слушаю каждый день. Also ich höre das jeden Tag. Поэтому gute Fahrt, брат, сестра. Deswegen gute Fahrt, Bruder und Schwester.